hergesagt. Bittet nur in meinem Namen, so ist alles ja und Amen. So fliehen wir, o Heiland aller Welt, zu dir. Verstoß uns ferner nicht, behüt uns dieses Jahr für Feuer, Pest und Kriegsgefahr. Lass uns dein Wort, das helle Licht, noch rein und lauter brennen. Gib uns gesamten Lande dein Heil des Siegens zu erkennen. Gib alle Zeit Glück und Heil zu allem Stande. Wir bitten, Herr, in dein